Bis dann hat ein Sprengwagen gestanden mit Wehrmacht, waren alles Bayern, junge Menschen. Und mit diesen Schläuchen kam Wasser und da haben sie uns unter diese Schläuche gelegt und uns erstmal von oben bis unten, also mit Wasser gießen lassen, damit wir nicht brannten. Aber das war so heiß, das brühte uns richtig. Und kurze Zeit darauf sind die Schläuche auseinandergefahren, durch diese furchtbare Glut sind sie auseinandergefahren. Ne? Mussten die Hydranten abstellen und die Soldaten habe ich dann später alle tot gesehen. Sie konnten ja nirgends hin und auf diesem großen Platz standen so viele Menschen, sie haben Gruppen gebildet, so, damit keine Luft dazwischen kam, damit sie nicht loten. Es haben ja viele, sind da brennende Fackeln rumgelaufen, aber denen konnten wir ja auch nicht helfen. Was man konnte, hat man getan. Es gab Leute, die haben meinem Mann gesagt, Kamerad, wirk ihn doch, er brennt doch am ganzen Leibe, das Kind erwirken, du bist doch Soldat. Mein Mann konnte. Man konnte es nicht. Es war so entsetzlich, dass man hat sich die Ohren zugehalten, um dieses wahnsinnige Schreien nicht zu hören. Und da haben wir doch 5 Stunden gestanden in diesem Feuermeer. Die Leute wurden immer weniger. Wir sind weitergelaufen, es gab einfach keine Möglichkeit, sich zu decken. Da habe ich mit meinem Mann einen Baum umklammert und wir haben das Gesicht an die Rinde gepresst, damit wir etwas Luft hatten, die eben nicht so furchtbar brannte. Sind sie immer weiter, glaube ich, haben uns an eine Bank gesetzt. Kinder, Mütter haben die Kinder verloren und Kinder, die Mütter, sie irrten so rum. Ein kleiner Junge, der hat immer gesagt, Onkel, nimm mich mit. Sind mein Mann so zwischen die Beine genommen, hat er gesagt, nun verbrennen wir eben alle. So haben wir eben den Kleinen beschützt, eben einer den anderen. Dann haben wir gegenseitig uns die Funken ausgeschlagen, nicht? Und die Leute brannten doch, Kinder brannten. So ein kleiner 3-jähriger Junge in seinem Kieler Anzug. Er schrie und brannte, Onkel, Onkel, rief er immer. Da riss ich ihm den Kieler Mantel auf, aber der Junge ließ sich doch nicht anfassen in diesen Schmerzen. Nicht? Rief er wieder weiter. Und die Menschen haben eben so dargelegt, Herrgott, hilf uns doch, du kannst uns doch hier nicht verbrennen lassen. Da möchte man doch annehmen, dass doch... Was wollten denn die dort treffen? Dort war ja keine Fabrik. Dort ist ja nichts gewesen, nur Menschen. Also jedenfalls ist ich entsetzlich gewesen. Ich glaube, dass ich das mein Leben nie mehr vergessen werde. So etwas, wie viel die Sprengbomben und Phosphor und Schwefel runtergeworfen haben. Das wird ja nie festzustellen sein. Jedenfalls haben sie das schöne Dresden so vernichtet, es steht ja da gar nichts mehr.